Good morning, good morning, good morning from Hot Teresina. Guten Morgen, aus dem heißen Teresina. We are going to verse 16 of 1 John chapter 3. Wir kommen zu Vers 16 von 1. Johannes 3. This is how we have discovered love's reality. Daran haben wir die Echtheit der Liebe erkannt. Jesus sacrificed his life for us. Jesus hat sein Leben für uns geopfert. Because of this great love, we should be willing to lay down our lives for one another. Aufgrund dieser großen Liebe sollten wir bereit sein, unser Leben füreinander hinzugeben. Oh my goodness, it's getting even a little more serious. Meine Güte, jetzt wird es noch ernster. Now we're not only told, hey, if you don't love, you're a murderer. Jetzt wird uns nicht nur gesagt, wenn du nicht liebst, bist du ein Mörder. But now we're told that we have to be willing to die. Sondern auch, du musst bereit sein zu sterben. I like how the Passion puts it in this way. Mir gefällt, wie es in der Passion-Übersetzung ausgedrückt wird. That we have discovered love's reality by Jesus sacrificing his life for us. Dass wir die Echtheit der Liebe dadurch erkannt haben, dass Jesus sein Leben für uns geopfert hat. Jesus didn't simply say, I love the whole world. Jesus hat nicht einfach gesagt, ich liebe die ganze Welt. No, Jesus said, I love the whole world and I'm proving it by laying down my life. Nein, Jesus sagte, ich liebe die ganze Welt und ich beweise es, indem ich mein Leben hingebe. My dear friends. Mein lieber Freund. I have struggled for many, many years. Ich habe viele, viele Jahre damit zu kämpfen gehabt. With people telling me that they love me. Dass Menschen mir sagten, dass sie mich lieben. And I had to resolve this in my own heart. Ich musste das in meinem eigenen Herzen lösen. But I'm telling you why I've struggled. Ich sage dir, warum ich damit zu kämpfen hatte. Because people send me messages all the time telling me how they love me, but they don't really care about me. Weil mir Leute ständig Nachrichten schicken, in denen sie mir sagen, wie sehr sie mich lieben, aber sie kümmern sich nicht wirklich um mich. If you really care about me, wenn ich jemandem wirklich wichtig bin, you don't need to tell me that you love me. I will know. Brauchen Sie mir das nicht zu sagen, dass Sie mich lieben. Ich weiß es. Because you will show it through actions. Weil sie es anhand ihrer Taten zeigen. As I said, I had to resolve this in my own heart. Wie gesagt, ich musste das in meinem eigenen Herzen klären. But I just don't like words that don't match actions. Aber ich mag keine Worte, die nicht mit Taten übereinstimmen. There I prefer that you don't say anything. Dann ist es mir lieber, man sagt gar nichts. Now, people who actually show me by their actions that they love me, they can tell me, Reinhard, I love you all day long, that's fine. Menschen, die mir durch ihre Taten zeigen, dass sie mich lieben, können mir den ganzen Tag lang sagen, Reinhard, ich liebe dich, das ist in Ordnung. But look how clear John makes it. Schau, wie klar Johannes es ausdrückt. We haven't discovered love's reality by Jesus just telling us that he loves us. Wir haben die Echtheit der Liebe nicht dadurch entdeckt, dass Jesus uns einfach sagt, dass er uns liebt. But by Jesus doing the most costly thing possible, giving his own life. Sondern dadurch, dass Jesus das Kostbarste tat, was er tun konnte, sein eigenes Leben zu geben. When I read this verse, wenn ich diesen Vers lese, I have the following thoughts. Habe ich folgenden Gedanken. Most Christians are not willing to share their material things with their brothers. How are they going to lay down their lives for their brothers? Die meisten Christen sind nicht bereit, ihre materiellen Dinge mit ihren Glaubensgeschwistern zu teilen. Wie können sie dann ihr Leben für ihre Glaubensgeschwister hingeben? The Bible is very clear. Die Bibel ist da sehr deutlich. The only reason why we even discovered the reality of love is by Jesus dying. Der einzige Grund, warum wir die Echtheit der Liebe erkannt haben, ist, dass Jesus gestorben ist. That means the only way that our brothers and sisters discover that we really love them is by being willing to die for them too. Das heißt, dass unsere Brüder und Schwestern nur dann erkennen können, dass wir sie wirklich lieben, wenn wir auch bereit sind, für sie zu sterben. Do you know what true church should look like or true Christian life should look like? Weißt du, wie eine wahre Gemeinde oder ein wahres christliches Leben aussehen sollte? That if you're in a meeting with hundreds of people, wenn du in einer Versammlung mit hunderten von Menschen bist, and a man with a weapon comes into that meeting, und ein Mann mit einer Waffe hereinkommt, and he fires the rifle into the air a few times, ein paar Mal in die Luft schießt, and then he says this, und dann sagt, I am going to shoot one of you people in here, just one. Ich werde einen von euch erschießen, nur einen. And then he holds his gun and he's looking through the crowd. Dann hält er seine Waffe und schaut in die Menge. Do you know what true Christian life would look like? Weißt du, wie das wahre christliche Leben aussehen sollte? Everybody is running up to the gunman and say, please shoot me, shoot me. Alle rennen auf den Schützen zu und sagen, bitte, erschieß mich, erschieß mich. Don't shoot my brothers and sisters, shoot me. Erschieß nicht meine Glaubensgeschwister, erschieß mich. This is what the Bible says here. Genau das sagt die Bibel. But isn't it rather the sad reality that everybody would be standing there hoping, I hope he's not going to take me? Doch ist es nicht leider so, dass alle dort stehen und hoffen würden, dass er einen anderen auswählt? Many times I think. Ich denke oft. If we are not willing to share the things we have that don't even have any value in heaven. Wenn wir nicht bereit sind, die irdischen Dinge, die wir haben, die im Himmel wertlos sind, mit unseren Glaubensgeschwistern zu teilen. We're not willing to share them with our brothers and sisters. How are we going to die for our brothers and sisters? Wie sollen wir dann für unsere Glaubensgeschwister sterben? You imagine if Jesus would have said. Stell dir vor, Jesus hätte gesagt. Let me all tell you how much I love you. Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich liebe. I'm going to bring a little bit of gold from heaven to earth for you. Ich bringe dir ein wenig Gold vom Himmel auf die Erde. But at the end of your life, you're still going to hell. Aber am Ende deines Lebens wirst du trotzdem in die Hölle kommen. That way, you wouldn't have really encountered the love of God. Dann wärst du der Liebe Gottes nicht wirklich begegnet. We've discovered it, but Jesus said, "Look, I'm willing to die so that you can live forever in heaven, even though you don't deserve it." Wir haben sie dadurch erkannt, dass Jesus sagte, "Ich bin bereit zu sterben, damit du ewig im Himmel leben kannst, obwohl du es nicht verdient hast." Remember. Denk daran. We discovered love's reality. Wir haben die Echtheit der Liebe erkannt. By Jesus not dying for the good people. Nicht weil Jesus für gute Menschen gestorben ist. Not for the nice people. Nicht für nette Menschen. Not for the deserving people. Nicht für Menschen, die es verdienen. But for the bad people. Sondern für schlechte Menschen. This is how we are supposed to also live love. So sollen wir auch die Liebe leben. One another is supposed to be what marks our Christian life every day. Das Einander soll unser christliches Leben jeden Tag kennzeichnen. That means. Das heißt. We are always willing to die for one another. Wir sind immer gewillt, füreinander zu sterben. And this is something that must become the reality again in the church. Das muss in der Gemeinde wieder Realität werden. Once the church will live like this, the world will suddenly realize that we truly are followers of Jesus. Wenn die Gemeinde so lebt, wird die Welt erkennen, dass wir wirklich Nachfolger Jesu sind. I would like you to do a little homework for me. Ich möchte dir eine kleine Hausaufgabe geben. I want you to think about all of the brothers and sisters that you know. Ich möchte, dass du an all die Glaubensgeschwister denkst, die du kennst, that you don't like. Welche du nicht magst. That maybe have hurt you or you've allowed them to hurt you. Die dich vielleicht verletzt haben oder denen du erlaubt hast, dich zu verletzen. And then you come before God. Dann komme zu Gott und sage, and say, God, I'm not willing to die for them, therefore I'm not walking in love. I need to change this. Gott, ich bin nicht bereit, für sie zu sterben, also wandle ich nicht in Liebe. Ich muss das ändern. And I will see you tomorrow. Bis morgen.